Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 20. April 1788. Ich habe nur so viel Zeit, dir in Eile zu melden, dass gestern zu Mittage nach 12 ein Mädchen angekommen ist. Die Niederkunft war schwer, Alberti musste geholt werden, er hatte aber seine Sache gut gemacht. Die Operation dauerte nicht über 5 Minuten, Mutter und Kind sind so wohl, als man verlangen kann. Minna ist weniger entkräftet als nach der ersten Niederkunft. Das Mädchen heißt Emma Sophia. Auf deinen letzten Brief werde ich dir nächstens antworten. Es freut mich, dass du, wie es scheint, meinen Raphaelschen Brief brauchen kannst. Lebe wohl. K. Meinen letzten Brief über das Geldgeschäft hast du doch nun erhalten?